vor. Ich muss das. Ich kann nicht tanzen. Ich bin gemäß der Gesetze dieses Landes dazu verpflichtet, ausgiebig zu tanzen, damit ich mir meine Geburtstagstoilette auch verdiene. Ich muss tanzen. Ich kann nicht tanzen. Und ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen und ich kann nicht tanzen. Das klingt hübsch, wie wahr. Ich muss tanzen. Ich muss tanzen. Ich kann nicht tanzen. Ich muss und ich führe dir meinen Schleiertanz vor. Damit ich mir meine Geburtstagstoilette auch verdiene. Reich mir die Gardine und ich führe dir meinen Schleiertanz vor. Damit ich mir meine Geburtstagstoilette auch verdiene. Reich mir die Gardine und ich führe dir meinen Schleiertanz vor. Damit ich mir meine Geburtstagstoilette auch verdiene.